Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense. Brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des Wölferadios, Freunde des VfL Wolfsburg. Ja, momentan bekommt der Begriff mit den Wölfen heulen eine ganz andere Bedeutung, finde ich. Ja, wieder verloren, wieder kein Heimsieg gegen Schalke. Und dazu noch jede Menge Unruhe weiterhin rund um den Verein durch Äußerungen oder auch Medienberichte. Julian Draxler, Soller, Kana, Musa weg in der Winterpause, das Thema machen wir wieder auf. Und natürlich die Frage, ja, was bedeuten denn die Einsparungen für den VfL, die da so im Raum stehen, 30 Millionen weniger? Bestens aus in der Materie kennt sich dazu Kurt Hofmann, er ist Redakteur bei der Bild-Zeitung. Und dann kommt endlich auch mal wieder ein VfL-Fan aus dem Ausland zu Wort, Marco Vero aus der Schweiz. Wie man da zum VfL-Fan wird, hat er mir erzählt. Und über den Abstiegsknaller gegen Ingolstadt spreche ich mit Lars Wilhelm vom Schanzer Fußball-Talk 19er Alu. Kurze Arme, keine Kekse. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Ja, damit tanzt man vielleicht einen schlechten Tango, aber gewinnt keine Bundesliga-Partie und kommt schon gar nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Das ist das Fazit, was man ziehen kann nach dem Spiel gegen Schalke. Freiburg hat uns Hoffnung gemacht. Die Fans standen hinter der Mannschaft, vorneweg noch eine Choreo, noch eine Ansprache und hast da nicht gesehen, die Einlaufhymne geändert und so weiter und so weiter und so weiter. Gebracht hat's nichts. Einige VfL-Fans sagten hinterher, ja, wäre ja glücklich gewesen, da der Schalke-Sieg und so weiter und so fort. Und da muss ich leider ein bisschen den Zahn ziehen, denn nein, es war nicht glücklich. Es war ein absolut verdienter Sieg von Schalke, das muss man mal anerkennen. Denn diese Mannschaft hat all das in die Waagschale geworfen, was man ja bei uns dann auch ja nicht zur Verfügung hat momentan. Cleverness, Abgeklärtheit. Und auch die Zahlen sprechen deutlich für S04 und gegen den VfL. Insbesondere die 63,5% Passquote, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Das muss man ganz klar so sagen. Insbesondere kam noch mit dazu 43% Ballbesitz bei einem Heimspiel. Das ist nicht, ja, siegeswürdig, sagen wir es mal auch so. Und die Zweikampfquote auch schlechter als Schalke, 48% hat der VfL gewonnen. Wenn dann noch dazu kommt, dass ein Beinamputierter ohne Suspensorium öfter aufs Tor schießen würde, als wahrscheinlich wir momentan, dann verlierst du das Spiel, musst es verlieren, wenn du dann auch nicht die Cleverness hast oder die Defensivarbeit verrichtest, kurz vor Schluss den Punkt nach Hause zu holen, sozusagen. Insgesamt hat der VfL Wolfsburg, ja, ich möchte mal sagen, wieder einen Negativdrang mit Vieren zu verzeichnen. Neben dem Spiel war dann nämlich noch die Diskussion um Julian Draxler. Angestoßen von Klaus Allofs beim Doppelpass, der ja in Wolfsburg stattgefunden hat, in der Autostadt, das wissen ja wahrscheinlich die meisten, nämlich die Aussage, ja, man hätte die Situation vielleicht dann doch anders bewertet mittlerweile und man, ja, war katastrophal, alles für den VfL und für den Spieler hat man sich keinen Gefallen getan sozusagen. Jetzt haben wir die Geschichte wieder auf dem Tisch. Dann gab es ja die Grundsatzfrage, die gestellt wurde, nach dem Motto, dass man gesagt hat, kann man denn in Wolfsburg, oder Klaus Allofs hat es gesagt, kann man denn in Wolfsburg überhaupt dauerhaft erfolgreich sein oder muss man mit diesen Wellenbewegungen leben? Da müsse man jetzt analysieren. Und als viertes natürlich die Einsparung, der Einsparungshammer, der da kam, kolportiert, mehrere Medien haben darüber berichtet, man müsste jetzt den Gürtel enger schnallen und der VfL würde von kolportierten 100 Millionen Unterstützung jetzt erstmal so mindestens 30 Millionen abgeben müssen. Das ist so eine Zahl, die im Raum steht und unter anderem von der Bild-Zeitung verbreitet wurde. Und nicht nur deshalb habe ich mir dazu den passenden Gesprächspartner eingeladen. Der Libero. Und in Zeiten wie diesen hole ich mir gern Leute ins Wölferadio, die Klartext reden. Und einer, der das tut, nicht zuletzt in seinen Artikeln, ist Kurt Hofmann, Sportredakteur der Bild-Zeitung, da zuständig für den VfL Wolfsburg. Hallo Kurt. Hallo Lars. Stellen wir doch zum Einstieg mal die Gretchenfrage. Steigt der VfL am Ende dieser Saison ab? Keine schöne Frage, Lars, zum Einstieg. Keine schöne Frage. Also, wollen wir mal mit Zahlen belegen. Wenn ich mir die Zahlen, die der VfL liefert, im Moment so angucke, sprich im Schnitt 0,81 Punkte erzielt, wenn ich das mit 34 multipliziere, komme ich bei einer Zahl raus, die es fast nicht glauben lässt, dass die Klasse gehalten wird. So bitter es klingt. Am Ende hoffe ich, dass sie sich retten, irgendwie noch auf Platz 12, 11, vielleicht 13 und dass es einigermaßen gut in Anführungszeichen ausgeht. Aber es wird verdammt schwer und das Spiel am Wochenende, dieser sogenannte Konzernkracher im Keller, Audi gegen VW, der wird einen Richtungspfeil uns eingeben. Ich habe dich auch wieder eingeladen, eben weil du letzte Saison deinen Prognosen so richtig gelegen hast und auch prophezeit hast, wo der VfL am Ende landet. Aber lass uns noch mal kurz auf das Spiel zurückkommen. Zuerst gegen Freiburg, da hat man ja eine ordentliche Leistung abgeliefert. Dann gegen Schalke war jetzt wieder ein Rückschritt. Warum aus deiner Sicht? Vielleicht sollte man erst mal anfangen, das Spiel in Freiburg im Nachklapp nochmal richtig zu bewerten. Vielleicht wäre das Spiel, das klingt immer so hypothetisch, aber zu Spielbeginn hatte Freiburg, glaube ich, ein, zwei richtig gute Chancen. Ich wage zu behaupten, wenn Freiburg in Führung geht, die Chancen verwandelt, geht auch das Ding in die Hose. Dann würden wir jetzt mit 6 Punkten dastehen. Dass dieses Heimspiel gegen Schalke ohne richtigen Torschuss, also Schuss aufs Tor, wir reden jetzt nicht über Schüsse neben das Tor, ohne Schuss aufs Tor, für den VfL desaströs am Ende verlief. Das muss in die Bewertung auch noch mit einfließen, denn Valeria Ismail hatte zuletzt gesagt, ja, vielleicht haben wir einen Heimkomplex. Wenn du zu Hause es schon nicht schaffst, die nötigen Punkte zu holen, um da unten aus diesem Keller rauszukommen und dich auf Auswärtsspiele verlassen musst, dann wird es natürlich höchst kritisch. Und ich lande dabei, so schön das 3:0 und so wichtig das 3:0 in Freiburg auch war, man muss es richtig bewerten. Das kann nämlich auch nach 10, 15 Minuten in eine ganz, ganz andere Richtung gehen. Ja, und Schalke danach, das war trotzdem aus meiner Sicht nochmal ein Rückschritt. Wie siehst du das? Da sind wir bei dem Punkt, dass vielleicht in dieser Truppe von ihrer Zusammenstellung her, von der Qualität her, nicht mehr drin steckt. Vielleicht müssen wir das endlich mal schlussendlich so akzeptieren. Ich lande halt dabei, was macht denn bei dem 0:1 von Goretzka, was macht wie Erinner? Besser gesagt, was macht er nicht? Der bleibt stehen, der lässt den Goretzka durchlaufen, lässt ihn schießen. Und frisch also bei Villarreal reden wir drüber, der wurde ja auch in dem Spiel eingewechselt, der Blaschikowski. Also müde kann Villarreal zu dem Zeitpunkt noch nicht gewesen sein. So, das ist halt also das ganze Konstrukt, dieser ganze Kader ist für mich völlig unausgewogen, hat kein Tempo, hat nichts, da ist keine Idee drin, da steckt keine Spielidee, du kennst nichts null. Und deshalb stehst du am Ende vielleicht sogar zu Recht auf Platz 14. Valeria Ismail beurteilt das auch noch ein Stückchen weiter oder ein bisschen anders. Bei euch hat er ja auch gesagt, das sei alles eine Kopfsache. Wie stehst du denn dazu? Also ich möchte es jetzt erstmal nicht als Alibi bezeichnen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es ein Stück weit mit der Kopfsache sogar richtig ist. Ich glaube aber auch, dass man, wir reden ja teilweise im Moment über Spieler, die ihre Leistung nicht abrufen. Das sind komischerweise, dubioserweise genau die Spieler, um die sich im Sommer die meisten Gerüchte über einen Wechsel ranken. Ja? Und die Spieler mussten am Ende alle bleiben, weil es angeblich keine Angebote gegeben hat und keine Anfragen für Transfers. So, und genau diese Spieler hängen jetzt völlig durch. Da stellt sich doch für mich die Frage, warum spielen die dann? Warum müssen die weiter für den VfL spielen, wenn sie offensichtlich ein Problem damit haben, sich mit dem Projekt VfL Wolfsburg zu identifizieren? Wir landen jetzt bei dem Punkt, dass man vielleicht sagen müssen, ja okay, dann lass doch den Lewis draußen sitzen, dann lass doch weiter den Sebo ihn spielen, setz deine Hoffnung in Diabogi, der einer derjenigen ist, der vielleicht sich einigermaßen trotz, auch bei ihm gab es Wechselgerüchte, der sich immer noch ein bisschen mit dem VfL identifizieren kann, dann nimm die doch raus, dann lass die Spieler weg. Dann lass von mir aus auch einen Rodriguez draußen, dann lass von mir aus auch einen Julian Draxler vielleicht draußen, der im Sommer deutlich gemacht hat, dass er nicht mehr in Wolfsburg spielen will, und lass andere spielen. Lass die Jungen spielen. Ja, wenn es so einfach wäre, warum wird es denn dann nicht gemacht? Vielleicht ist es fehlender Mut, vielleicht ist es noch nicht die Einsicht, konsequent sein zu müssen oder konsequent sein zu können. Das ist ein Misch aus dem Land. Das ist im Fußball halt immer schwer zu erklären, wie die denken bei Trainern, bei Managern sind. Das ist halt, die Einsicht kommt halt bei einigen Clubs ziemlich früh und zum rechten Zeitpunkt, bei anderen Clubs kommen sie spät und vielleicht zu spät. Du hast Julian Draxler angesprochen, der hat ja gar nicht gespielt in Freiburg und gegen Schalke. Trotzdem bestimmt er wieder die Schlagzeilen nach dem Sport1 Doppelpass am Sonntag. Da ging so ein bisschen die Tür auf wieder, hat man so den Eindruck, was so die Wechselmöglichkeiten angeht, jetzt auch schon zur Winterpause. Droht uns jetzt wirklich wieder dasselbe Theater, was wir im Sommer schon hatten? Ich erwarte kein Theater, sondern ich erwarte einen Wechsel von Julian Draxler im Winter. So konkret schon? Ja, gehe ich davon aus, weil es ist kein tragfähiges Konstrukt mehr. Da haben wir zum einen Teil dieses Interview, das er uns gegeben hat im Sommer, da haben wir, das bis heute nicht revidiert wurde von beiden Teils. Also da wurde nichts revidiert. Also das ist nach wie vor derselbe Stand. Er hat sich nicht irgendwo hingestellt, Julian hat gesagt, Entschuldigung, war mein Fehler, war nicht so gemeint, alles auf Null und jetzt fangen wir nochmal neu an. Das ist nie geschehen. Also muss man davon ausgehen, dass der Gedanke bei Julian immer noch der gleiche ist wie damals im August. Ja, dann beende doch bitte das Thema. Dann für alle Beteiligten das Beste, Scheidung, so schnell wie möglich. Ablöse nehmen, tschüss. Das ist ganz einfach. Hat Julian Draxler bzw. die Diskussion um ihn auch im Sommer die Mannschaft kaputt gemacht? Nachhaltig dann jetzt? Nein, hat er nicht. Hat er nicht, weil, wie sich ja jetzt zeigt, ist ja Julian nicht der Einzige, der hat zwar seinen Wechselgedanken offensiv und öffentlich geäußert, das haben andere nicht getan, aber es gibt ja Spieler, die sind alle weg. Ich erinnere nur an das Beispiel Dante. Das war Trainingslager in Bad Ragaz, da kam plötzlich in französischen Medien kam auf, Mensch, Schnitzer, der Favre, der will den Dante haben, den Dante, den er einzeln gab, war schon mal trainiert. Dann hat man Klaus Allofs damit konfrontiert, er sagte dann, ja, haben wir auch gelesen, aber wir geben hinten keinen mehr ab und vergessen das Thema. Das ist 3 Wochen später passiert und wo ist Dante jetzt? In Nizza bei Favre. Das ist im Fußballerleben so, das ist einfach, und das wissen die Spieler intern, wissen das auch, da ist keiner dem anderen böse und man macht da keiner was kaputt. Das ist der Gang der Gänge und vor allem in Wolfsburg ist das ein völlig normaler Gang der Gänge. Wir hatten hier so viele Topstars, die irgendwann sagten, das mag hier nicht mehr. Ich erinnere nur an Edin Dzeko. Hat uns mit Grafit zur Meisterschaft geschossen, war danach Torschützenkönig und dann war er weg. Es ist das völlig normale Geschäft. Kevin De Bruyne, nächstes Beispiel. Ivan Perisic, nächstes Beispiel. Aber wenn der VfL dafür gefeiert wird, dass er eben so Spieler wie Draxler nicht gehen lässt und der Spieler nicht seinen Willen bekommt, dann ist das doch erstmal was Positives, oder nicht? Wer hat den VfL gefeiert dafür? Wer? Ja, alles. Ach, das ging doch durch die Medien, durch die Presse, in den Foren, nicht nur von Wolfsburg-Fanseite, habe ich ganz, ganz viel gelesen. Gut, dass der Spieler seinen Willen nicht kriegt und bleiben muss. Ja, und was ist jetzt die Folge? Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob Julian Draxler oder die Diskussion und die Mannschaft oder die Saison, kann man ja weitergehen, kaputt gemacht hat bislang. Nein, hat er nicht, hat er mit Sicherheit nicht. Nein, hat er nicht. Was jetzt fragwürdig ist, ist, warum sitzt Klaus Allofs am Sonntag im Doppelpass und sagt live im frei empfangbaren Fernsehen, dass man jetzt im Nachklapp die Situation vielleicht anders bewerten würde. Warum? Das ist doch, das stelle ich mir die Frage, revidiert ihr jetzt euer Freigabeverbot vom August? Warum revidiert ihr das jetzt? Warum? Das ergibt für mich keinen Sinn. Das impliziert zuerst mal die Möglichkeit, dass es am Ende vielleicht doch eine Anfrage für Draxler gab, die aber immer dementiert wurde. Da stellen sich Fragen über Fragen. Es stellt sich auch, Klaus Allofs hat auch gesagt im Doppelpass, wir müssen jetzt uns neu definieren, den Kader neu bewerten, wer von den Leistungsträgern kann und will noch mitziehen. Warum denn jetzt? Warum denn nicht schon im Sommer? Als es die ganzen Gerüchte gab um die Abgänge. Das fragen sich auch ganz, ganz viele Fans. Bei vielen Fans ist Klaus Allofs auch sehr in die Kritik geraten in den letzten Wochen und Monaten. Ich stelle jetzt mal eine Frage und stelle sie bewusst neutral und mache dir das Feld, soweit es geht, wie möglich auf, dass du da möglichst breit antworten kannst. Wie beurteilst du die Arbeit von Klaus Allofs im Moment? Rein wirtschaftlich von den Zahlen her war es gut. Es ist bedingt aber auch durch die Verkäufe von De Bruyne und Perisic plus die Einnahmen, die nach der Vizemeisterschaft in der Champions League erzielt wurden. Wirtschaftlich ist es gut. Ja, durch den seit 2011 bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, klingt äußerst vornehm, aber ist relativ einfach, mit Volkswagen wurde ja der Bilanzgewinn, der in der vergangenen Saison erzielt wurde, durch Transfererlöse und Champions League-Einnahmen an VW abgeführt. Das ist alles okay. Aber rein sportlich muss ich das, was nach den Abgängen von De Bruyne und Perisic aus dem Kader wurde, muss ich als unterdurchschnittlich bewerten. Wenn jemand insbesondere sportlich so eine Bilanz abliefert, wie du sie beschreibst, reden wir dann in Konsequenz schon über das Ende der Ära Allofs in Wolfsburg? Sind wir schon so weit in der Diskussion? Also es gibt Gemunkel, es gibt leises Getuschel, das gibt es, das können wir offen so ansprechen. Du hast es ja selber gesagt, weil viele der Fans des VfL sehen ihn auch mittlerweile kritisch. Es hängt halt jetzt alles an der Entwicklung bis Weihnachten. So, und wenn wir uns jetzt bis Weihnachten den Restspielplan angucken, also es gibt wirklich angenehmere Gegner. Wir können jetzt sagen, naja, jetzt fahren wir halt nach Ingolstadt. Schön und gut, die sind ja zu Hause noch schlechter als wir. Die haben zu Hause, haben die in 5 Spielen 1 Punkt geholt. Wolfsburg hat in 6 2 Punkte geholt. Das ist schon mal gut. Ne? Aber lass dieses Spiel am Samstag in Ingolstadt, die ihren Trainer auch gewechselt haben und einem neuen Trainer das erste Spiel gleich gewonnen haben. Wie auch immer, ob glücklich oder ungesetzt, scheißegal, die haben 3 Punkte. Ja? In Darmstadt, glaube ich, war es geholt. Lass dieses Spiel am Samstag in Ingolstadt für den VfL in die Hose gehen, dann möchte ich nicht erleben, was am Sonntag los ist. Wir hoffen es ja nicht, aber es kann natürlich in die Hose gehen in Ingolstadt bei einer Mannschaft, die jetzt vielleicht doch Selbstvertrauen getankt hat nach einem Sieg. Klaus Allofs hat ja auch im Doppelpass 9 Punkte avisiert für den Rest der Hinrunde sozusagen. Wo sollen die denn herkommen? Ja, das wäre eigentlich die beste Frage im Doppelpass gewesen vom Moderator. Wo sollen die herkommen? Nochmal, Restprogramm bis Weihnachten, jetzt nach Ingolstadt, dann kommt, glaube ich, Hertha BSC, dann geht es zum leichtesten Spiel nach München, dann haben wir irgendwie Frankfurt noch zu Hause und müssen nach Gladbach. So, 9 Punkte. Also alle Rechnung ist wahrscheinlich in Ingolstadt gewinnen und die Heimspiele ziehen. Dann sind 9 Punkte. Dann hätte Wolfsburg 18 Punkte. 18. Ja, aber das Ziel war vor der Saison Europa. Garcia Sanz, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat mir gesagt, europäischer Fußball, es gibt keinen Plan B. Mit der Aussage, ich glaube, sollte mittlerweile mal revidiert werden, weil der Plan B, der müsste eigentlich jetzt mittlerweile schon aus der Schublade rausgeholt werden. Denn wenn 9 Punkte nicht geholt und der VfL landet an Weihnachten mit irgendwie 12 Punkten und einem Baum, dann brennt dieser Baum. Weil mit 12 Punkten zu Weihnachten, das heißt ja, dass du in der Rückrunde ab Januar, gut, da ist das letzte Hinrundenspiel gegen Hamburg noch dabei, dass du dann in 18 folgenden Spielen müsstest du ja ungefähr 25 Punkte holen, um keine Angst haben zu müssen vor der zweiten Liga. Das heißt, du müsstest deinen Punkteschnitt, das müsstest du verdoppeln und du müsstest praktisch die halbe Rückrunde gewinnen. Und das mit den Auftritten, mit der Leistung, ich sehe es nicht. Ich sehe das wirklich ganz, ganz, ganz kritisch. Und ich glaube, dass der VfL diese Saison leider bis zum Ende um den Klassenerhalt zittern muss. In diesem Zusammenhang ist eben auch von Klaus Allofs die Grundsatzfrage gestellt worden, nämlich kann man in Wolfsburg nicht dauerhaft erfolgreich sein, beziehungsweise muss man mit diesen Wellenbewegungen, so hat das ausgedrückt, denn leben. Wie ist deine Meinung denn dazu? Also es ist schon mal, also es ist ja alles wie Déjà-vu-Erlebnis. Gehen wir mal zurück, 2009 wurde eine Trophäe geholt, das war die Meisterschale. Im Jahr drauf wurde der VfL Zehnter. Wiederum ein Jahr drauf, 2011, wir erinnern uns alle noch mit Grausen daran, war er in Hoffenheim in der 70. Minute Zweitligist und hat es dann gerade noch so geschafft, sich zu retten. So, und jetzt gehen wir mal in die jüngere Vergangenheit, 2015, DFB-Pokal, eine Trophäe geholt. Im Jahr darauf, Achter. Und jetzt stehen wir wieder da im Keller. Das ist alles wie täglich grüßt das Murmeltier, so kommt es mir vor. Und es ist wirklich komisch, dass ausgerechnet das in Wolfsburg immer passiert, dass man aus höchsten Höhen ganz, ganz tief abstürzen muss, um irgendwie ein Umdenken, eine Umkehr hinzukriegen. So, und das alles vor dem Hintergrund dieser Abgaskrise beim Mutterkonzern Volkswagen. Das ist alles ein ganz, ganz, ganz hochinteressantes, seltsames Gemisch. Und dieses Gemisch könnte sich sogar noch weiter anreichern, beziehungsweise ja dann ja noch explosiver werden und vielleicht sogar hochgehen, wenn man sich die Schlagzeilen anschaut, auch aus dieser Woche. Das Engagement im Eishockey von Volkswagen steht da auf der Kippe sozusagen bei den Grizzlies. Bei der Rallye der hoch erfolgreichen Projektgruppe, möchte ich es jetzt mal sagen, ist schon eine Konsequenz gezogen worden, da ist man ausgestiegen. Ist der VfL der nächste Streichkandidat auf der Liste? Also was man so mitkriegt, was man hört, ist, da wird sehr wohl drüber nachgedacht und da wird zu Recht drüber nachgedacht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil es einfach auch nicht geht. Du kannst nicht als Volkswagen jetzt ein Ziel verfolgen, um diese wirtschaftlichen Folgen der Abgaskrise irgendwie abzufangen, dass du auf sozialverträgliche Art und Weise jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren 30.000 Stellen kappst. Gibt es aber gleichzeitig jedes Jahr geschätzte 100 Millionen Invest an den VfL. Stand jetzt für Platz 14. Diese 100 Millionen wären vielleicht gerade noch gerechtfertigt, wenn du immer Champions League oder Europa League spielst. Aber davon sind wir ja meilenweit entfernt. Da sind wir meilenweit von entfernt. Und ich gehe auch zu weit zu sagen, diese Begründung, der VfL wäre ein Werbezugpferd für Volkswagen. Glauben wir denn im Ernst, dass ein Golf oder ein Polo mehr verkauft wurde, weil Maxi Arnold von VfL auf der Doppel-6 spielt mit nicht. Diese Zuwendung im dreistelligen Millionenbereich ist dann einigermaßen gerechtfertigt, wenn du auf europäischer Bühne glänzen kannst. Aber wir glänzen in Anführungszeichen im Moment im Tabellenkeller. Es geht einfach alles. Mensch Kurt, das klingt ja auf allen Gebieten, die so hier bezeichnet oder die wir heute beackert haben im Gespräch, alles nicht so rosig. Was macht dir denn Hoffnung, um mal positiv zu werden? Mir macht Hoffnung, dass man vielleicht jetzt wirklich über eine Umkehr, über ein Umdenken spricht. Was ist denn zum Beispiel, warum nicht auf den Nachwuchs setzen? Geht doch einfach mal weg von dem Thema mit 30 Millionen Einkaufen, wie zum Beispiel Schürrle oder Draxler, ins Risiko zu gehen, die dann am Ende nicht funktionieren. Setz doch auf den eigenen Nachwuchs. Lass den Sego ins Spiel. Bring Janis Horn. Lass Hansen spielen. Hol aus der A irgendwelche hoch. Guck mal bei der U23, was da rumläuft. Das sind doch Spieler dabei, die kriegen es doch vielleicht genauso hin wie die, die jetzt im Moment regelmäßig verfahren. Probier es doch einfach. Da haben alle, ist allen damit gedient. Du kannst den Etat, wir reden ja nicht drüber, dass Volkswagen jetzt den VfL fallen lassen soll. Darum geht es überhaupt nicht. Wir reden über den Umfang des Engagements vor dem Hintergrund dieser Abgaskrise und der wirtschaftlichen Folgen. Darum geht's. Es müssen Menschen ihren Arbeitsplatz verlassen und gleichzeitig soll ein Kellerkind in der Bundesliga weiter mit ewig vielen Millionen gepfändert werden. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Also ich mache mir da persönlich schon meine Gedanken drüber. Letztendlich ist es ja so, dass für Leistungen bezahlt werden sollte, aus meiner Sicht. Und die Leistung ist momentan nicht da. Entsprechend gibt es dann auch diese Diskussion. Noch eine Frage, die letzte. Wenn du ein großes weißes Blatt vor dir hättest und die Geschicke des VfL Wolfsburg sozusagen übernehmen und lenken könntest, was stünde da drauf? Jugendarbeit haben wir gehört, Leute von unten nach oben ziehen, durchlässiger machen, auf den Nachwuchs setzen. Hat Dieter Hecking zum Beispiel in Bremen gemacht. Ich glaube, da standen 4-5 Leute aus der eigenen Jugend auch schon auf dem Platz in der Startelf. Das Ende ist bekannt. Jetzt reden wir über Jugendarbeit. Okay, was aber noch? Wenn ich dir jetzt so zugehört habe, fehlt es ja an noch viel mehr Ecken und Enden sozusagen. Da fehlt es einem Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe. Da fehlt es an Nachhaltigkeit, Transferpolitik etc. etc. Was ist das und was würdest du ändern und was würdest du tun? Erstmal musst du alles, was du jetzt vielleicht umplanen möchtest, also weg von dem Thema Bigger is Better, wir erinnern uns alle, das ging 2007 los mit Martin Winterkorn, wo man gesagt hat, wir machen jetzt mal mehr im Fußball. Ja? Das hat ja auch funktioniert, 2008 Europa-League erreicht, 2009 Deutscher Meister geworden. Ja? Was jetzt alles erschwert, was die Situation irgendwie schwierig macht, ist wirklich diese Abgaskrise. Das wird ja alles miteinander verbunden. Ich würde, verkauft es ordentlich, redet offen drüber, sagt ganz einfach, ja, wir müssen jetzt umdenken, wir sitzen mit Volkswagen in einem Boot, da müssen viele, viele Milliarden müssen eingespart werden, Strafzahlungen lassen wir jetzt mal außen vor, im Vergleich hier in den USA, wir sitzen da in einem Boot. Wir müssen von diesem Riesenthema 100 Millionen weg. Wir müssen auf unsere eigenen Ressourcen setzen. Wir müssen anfangen, vernünftige Gehälter zu bezahlen. Da gebe ich dir nur ein Beispiel. Wie ja heute die Wolfsburger Nachrichten mit super Recherchearbeit berichtet, war der EHC Wolfsburg gestern kurz vorm Aus. Ja, ich denke, du hast es auch gelesen. Ich gebe jetzt nur ein Zahlenbeispiel. Wenn Volkswagen, die Marke Volkswagen, sich aus Kostengründen die 5 Millionen, nur 5 Millionen, für den Eishockey-Vizemeister EHC Wolfsburg nicht mehr leisten kann, mag, darf und will, warum sollen wir dann 100 Millionen für den 14. der Fußball-Bundesliga möglich sein? Das muss mir irgendjemand erklären können. Mir kann es, glaube ich, ja keiner erklären. Wir reden über 5 Millionen und das ist grob ungefähr das Nettogehalt eines Luis Gustavo. Gut, natürlich kann man argumentieren, zum Eishockey gehen 2.000, 3.000 Leute, zum Fußball 30.000 und der Fußball hat in Deutschland noch eine andere Bedeutung als Eishockey, aber ich weiß ja, was du meinst. Ja, aber wir reden über einen Wolfsburger Verein, der auch seine Geschichte in Wolfsburg hat. Eishockey. Ja. Die haben auch ihre Berechtigung. Das haben sie nicht. Na sicher, da sind wir ja Traditionsverein im Eishockey, auf alle Fälle. Und nochmal, die sind Vizemeister. Ja, die sind super, gar keine Frage. Das war auch gar nicht gedacht als Angriff auf die Grizzlies oder so. Was ist mit der Rallye-Sparte? Waren die erfolgreich oder nicht? Die hätten rückwärts fahren können und wären Weltmeister geworden. Und die gibt es dann nicht mehr. Schicht im Schacht, Ende aus vorbei, das kann man sich nicht mehr leisten. Übrigens, Rallye ist für einen Automobilhersteller eine originäre Sportart. Da geht es um Autofahren. Na, deswegen habe ich ja gefragt. Ist der VfL dann quasi der nächste Streichkandidat oder wird da sogar zugemacht, wenn man das jetzt so hört? Nein, nicht überdrehen die Schrauben. Nicht zumachen. Es geht nicht um zumachen. Es geht nicht darum, dass Volkswagen jetzt sagen, der VfL, jetzt guckt mal, wo er bleibt, wir machen Schluss für euch. Darum geht es überhaupt nicht. Das werden die auch nicht tun, das sollen die auch nicht tun, weil dieser Verein auch für die Stadt so wichtig ist. Aber man muss das vernünftige Maß jetzt finden, um allem gerecht zu werden. Darum geht es. Du kannst nicht einerseits durch eigenes Verschulden Milliardenverluste einfahren und gleichzeitig sagen, ja, aus Werbezwecken müssen wir aber weiter dem VfL 100 Millionen geben. Nochmal, die haben nicht ein Auto mehr verkauft, weil Maxi Arnold ein Sechser ist. Nicht eins. Hundertprozentig nicht. Jetzt dann wirklich nochmal die letzte Frage. Gesetzt den Fall, wir machen das alles so. Wir tauschen das Personal aus, lassen alle Spieler gehen, die gehen wollen, setzen vollkommen auf die Jugend jetzt mal rein, nur aus sportlicher Sicht. Den ganzen anderen Krams lassen wir jetzt mal weg. Wir machen das jetzt schon zur Winterpause. Und dann wird der VfL gerettet oder steigt der VfL ab? Die Frage vom Anfang. Dann sage ich dir nochmal, es wird verdammt schwer. Ich sage aber auch, es wird vielleicht mit einer Umkehr, mit einem Umdenken, wird es am Ende vielleicht leichter, es zu schaffen, als so weiterzumachen. Und dann sprechen wir uns in der Rückrunde wieder. Und dann in der Rückrunde hoffen wir auf Platz 12. Ja, mir egal im Moment. Hauptsache, wir steigen nicht ab. Und wie ich deinen Äußerungen entnommen habe, wärst du auch dagegen, dass der VfL in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielt. Ja. Das war Kurt Hofmann, mit ihm habe ich gesprochen über die aktuelle Situation des VfL Wolfsburg. Er ist Redakteur bei der Bild-Zeitung und dort zuständig für den VfL. Ich danke dir für das Gespräch. Bitte, tschüss. Kurzpassspiel. Richtig was los war ja unter der Woche in Dortmund. In der Champions League 8:4 hat der BVB gewonnen gegen Legia Warschau. 8:4 oder wie man auf der Südtribüne in Dortmund sagt, boah, 13 Tore in einem Spiel. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Donald Trump ist noch nicht mal Präsident in den Vereinigten Staaten. Da werden schon die ersten Ausländer rausgeschmissen. Bestes Beispiel jetzt, unser Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Nationaltrainer der USA, darf da nicht mehr arbeiten. Die amerikanischen Nationalspieler sind damit nicht einverstanden und haben jetzt eine besondere Aktion geplant. Beim nächsten Spiel verzichten sie beim gegnerischen Freistoß auf das Stellen einer Mauer. Krise beim FC Bayern. Dort ist man ja jetzt nur noch Bullenjäger Nummer 1. Insbesondere die Verantwortlichen beim FC Bayern haben damit ja große Probleme, denn eigentlich sind sie es gewohnt, dass sie von den Bullen gejagt werden. Tiki-Taka-Tuckerland. Ja, und via Skype bin ich jetzt verbunden mit einem VfL-Fan in der Ferne sozusagen, nämlich in der fernen Schweiz im Örtchen oder im Ort Trimis im Kanton Graubünden. Da begrüße ich den Marco Verro. Hallo Marco. Hi Lenny. Ja, Mensch, super, dass das geklappt hat. Ich habe ja hier eine lose Serie, wo ich auch VfL-Fans aus dem Ausland gerne mal zu Wort kommen lasse. Das erweitert nochmal den Blickwinkel und zeigt auch letztendlich ja, wie verbreitet die Fanschaft des VfL Wolfsburg inzwischen geworden ist. Das ist eine super Sache. Insofern schön, dass du Zeit hattest. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, sag mal, wie schwer ist es denn in der momentanen Lage, VfL-Fan zu sein aus deiner Sicht? Momentan ist es sehr schwer eigentlich. Wobei die Jungs, die machen es ja eigentlich nicht so schlecht. Die Resultate bleiben einfach aus. Das heißt, du glaubst, wir haben eine Ergebniskrise und eigentlich nicht eine, ja, was viel diskutiert worden ist, eine Mentalitätskrise in der Mannschaft, stimmt's nicht, die Mannschaft ruft ihre Leistung nicht ab. Das siehst du gar nicht so kritisch aus der Entfernung. Also ich glaube, in der Mannschaft selbst stimmt es, weil die Eindrücke vom Trainingslager, die waren ja gut. Und das kann ja nicht so schnell kehren, das Ganze. Von daher denke ich, sobald mal etwas Positives kommt, wie das Spiel gegen Freiburg, sollte es wieder aufwärts gehen, aber das war ja leider auch nicht so. Wenn du jetzt mal so drei Gründe nehmen müsstest, so die drei Hauptgründe dafür, dass der VfL in der Situation Tabellenplatz 14 steckt, wie er steckt sozusagen, welche drei Gründe würdest du da anführen? Also Punkt 1 ist die Offensive, an der fehlt was, weil wir haben erst 9 Tore geschossen in 11 Spielen, das ist der drittschlechteste Wert der Liga. Punkt 2 sind sicher die Abgänge im Sommer, weil mit Schürrle haben wir trotz allem unseren besten Spieler verloren. Der hatte einen richtigen Lauf in den letzten Spielen, wo er bei uns war. Punkt 3, vielleicht haben wir zu lange an Hacking festgehalten. Das heißt, du hättest einen früheren Trainerwechsel auch befürwortet? Ja, im Prinzip schon, weil wenn man zurückschaut, was so in den letzten, sagen wir, 30 Spielen gegangen ist, da lief ja nicht mehr viel zusammen, wenn man die Champions League außer Acht lässt. Jetzt ist ja so, dass nach dem Trainer-Rauswurf jetzt auch sehr, sehr viele Fans den Rauswurf des Managers von Klaus Allofs auch fordern, beziehungsweise dass das sehr kritisch gesehen wird. Wie stehst du zu dieser Frage? Das ist eine sehr schwierige Frage für mich. Für das bin ich wahrscheinlich zu weit weg und kriege nicht so viel mit, was Allofs tut. Das heißt, die Meinung da drin, du kannst jetzt aber auch nicht ausmachen, oder deine Meinung dazu ist, du kannst jetzt nicht ausmachen, dass da jetzt massive Verfehlungen von seiner Seite aus vorliegen. Nee, ich denke nicht. Ich denke, die Mannschaft ist gar nicht so schlecht aufgestellt. Also seinen Job hat er ja gemacht in dem Sinn. Dann kommen wir mal zu dir persönlich. Und da ist natürlich die Frage, wie wird man denn VfL-Fan, wenn man in der Schweiz wohnt? Wie ist das denn mal passiert? Ja, mein Nachbar ist schuld, der Flo. Ist der auch da? Ansonsten wink mal rüber. Nee, der ist nicht da, der ist zu Hause, aber der wird sich das anhören. Ne? Ja, sehr schön. Ja, wieso, was hat er gemacht, der Flo? Der hat eine Liga gegründet, der hat eine, die heißt Joypad Liga, die hat er gegründet, das ist für PlayStation-Spieler eine Liga, wo wir zusammen zocken. Und im ersten Jahr hieß es nur Bundesliga-Teams. Und dann ist ja klar, jeder will Bayern, jeder will Dortmund. Und ich war irgendwie der Einzige, der Wolfsburg wollte. Und von da an hat das angefangen bei mir. Das war 2011. Weil da fängst du dich an, damit auseinanderzusetzen, wie spielt das Team und gibt es eine Steigerung für dich selbst im Spiel. Und von dem Zeitpunkt an bin ich voll dabei. Was ist denn für dich das Besondere am VfL Wolfsburg? Für mich ist es jetzt nicht nur Fußball alleine, es ist wie eine Familie geworden. Wir haben jetzt Bekannte aus Wolfsburg und Umgebung, die wir hier in Bad Ragaz kennengelernt haben. Es ist nicht nur so, dass wir einfach zum Fußball gehen, sondern wir gehen da Freunde treffen. Das macht schon was Spezielles aus. Wie oft kannst du denn so ein Spiel sehen dann? Ja, also live vor Ort ist schwierig. Wir probieren natürlich die Spiele zu sehen, die in unserer Nähe sind. Das heißt, süddeutschen Raum sind wir eigentlich dabei. Um nach Wolfsburg zu fahren, brauchen wir fast mal Urlaub dazwischen, dass es sich auch lohnt, die gut 760 Kilometer zurückzulegen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir beide haben uns ja auch schon mal persönlich kennengelernt beim Stadionfest. Das war eine sehr schöne Überraschung, als du auf einmal vor mir standest. Aber das ist immer schon ein ganz schöner Ritt, ne? Der da aus der Schweiz den du da auf dich nehmen musst, sozusagen. Ja, das schon. Aber es macht ja auch Spaß und man ist mit Freude dabei. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, bei dir quasi vor der Haustür in Bad Ragaz macht der VfL ja immer sein Sommertrainingslager. Da bist du ja auch regelmäßig dann mit dabei auch gewesen. Was ist denn da so dein schönstes Erlebnis gewesen? Was ist dir denn da so in Erinnerung geblieben für ein Ereignis? Also bisher, der Fanabend in Bad Ragaz, der war schon cool, wenn du da mit den Spielern so am gleichen Tisch sitzt und über Gott und die Welt reden kannst. Das ist schon nochmal speziell, wenn du sie eigentlich nur so aus dem Fernsehen kennst. Und was hat da der eine oder andere vom Stapel gelassen? Also worüber redet man da oder mit wem hast du dich überhaupt unterhalten dann? Also ich habe mich lange mit Diego Benaglio unterhalten. Und na, das liegt ja nahe, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann kann ich im Dialekt reden, das ist einfacher. Ach so, was sprichst du jetzt gerade? Ja, jetzt ist ein Versuch, Hochdeutsch zu sprechen. Das ist super. Ich verstehe super und ich habe sonst keinerlei Talente für sowas. Deswegen. Ja. Ich hab auch darauf verzichtet, mit einem Grüezi und Hallo oder so, da meine schlechten Schweizerdeutsch-Kenntnisse an den Mann zu bringen. Aber so. Klingt das so, wenn Schweizer Hochdeutsch sprechen, das klingt ja ungefähr so, wie wenn Deutsche Schweizerdeutsch sprechen. Ja, so kann ich mir vorstellen, aber so schlimm ist es nicht. Ja, und was erzählt man dann mit Diego Benaglio, wenn man da zusammensitzt? Ja, mit Diego kannst du natürlich über die Nationalmannschaft noch sprechen, wie es läuft. Und ich habe ihn mal im Fernsehen gesehen, da war eine Autoshow von irgendeinem Autohaus aus Hamburg. Und ich habe mit ihm über das noch ein bisschen gequatscht. Und das ist schon cool. Ja, das ist schön. Das zeigt, wie man nah dann auch rankommen kann an die Spieler. Ein bisschen familiäres Umfeld. Du hast gesagt, du hast ganz, ganz viele Freunde auch gewonnen durch deine Leidenschaft für den VfL. Das ist natürlich eine super Sache. Zum Schluss wollen wir aber nochmal sportlich werden. Und du hast jetzt die Möglichkeit, mir zu sagen, warum steigt der VfL in dieser Saison nicht ab? Weil wir zu gut sind. Die Qualität ist zu hoch, um abzusteigen. Ja, da wollen wir hoffen, dass du recht behältst. Das war Marco Verro, VfL-Fan aus der Schweiz. Und ich erreiche ihn im Ort Trimis im Kanton Graubünden in der Schweiz. Und hat mich sehr gefreut, Marco. Bis demnächst. Danke dir. Kombinationsspiel. Und bei mir per Skype zugeschaltet ist jetzt Lars Wilhelm vom Schanzer Fußball Talk. 19er Alu, und dann wissen die meisten Wölfe-Radio-Fans schon, worum es geht, nämlich um den FC Ingolstadt. Hallo Lars. Servus Lenny, grüß dich. Ja, erstmal schlagen wir die Brücke Ingolstadt-Wolfsburg auf eine ganz andere Weise, nämlich du hast in dieser Woche mit VfL-Coach, ja, Legende will ich nicht sagen, also er war zwar da, er war zwar launig, aber er war nicht so erfolgreich, und mit Klaus Augenthaler zusammengesessen. Wie ist dann so drauf, der Klaus? Erzähl mal. Ja, Klaus ist gut drauf. Also er ist jetzt knapp 60, hat er schon länger nicht mehr hochklassig trainiert und hat seit diesem Jahr einen Sechstligisten übernommen. Natürlich haben die auch Sponsoren im Hintergrund, sonst würde das wahrscheinlich gar nicht gehen. Und ja, der ist ganz gut drauf. Also der raucht immer noch die ein oder andere Zigarette und trinkt immer noch das ein oder andere Weißbier, wie er das bei euch wahrscheinlich auch gemacht hat. Ja, hat er was erzählt so, aus seiner Zeit in Wolfsburg? Hat er noch eine Anekdote vom Stapel gelassen? Wir haben ihn natürlich auch gefragt nach der legendären 42-Sekunden-PK, die er da bei euch abgeliefert hat, wie es dazu gekommen ist. Und er wollte sich einfach nur vor die Mannschaft auch stellen. Und es war wohl schon relativ klar, dass er dann auch entlassen wird. Und ja, da gab es etwas Wirren dann bei euch, wie das so ist, wenn da in Wolfsburg viele Häuptlinge rumlaufen. Und er hat dann wohl auch nicht mehr so richtig gewusst, bin ich jetzt noch bei dem Verein tätig oder nicht. Und deswegen hat er sich dann dazu hinreißen lassen, diese kurze PK zu machen. Ja, Kult war es auf jeden Fall, wie eben auch schon gesagt, leider nicht so erfolgreich. Kommen wir mal zum aktuellen Tagesgeschehen. Ihr habt, naja, mit ein bisschen Dusel, darf ich das sagen, in Darmstadt gewonnen durch so ein halbes Traumtor. Ich glaube, den macht er auch nur einmal im Leben, oder? Naja, Moritz Hartmann, also der ist ja schon länger in Ingolstadt, der kann schon kicken, aber er hat sich auch mit dem FC Ingolstadt weiterentwickelt. Der kam ja damals von Köln 2 und ist der dienstälteste Spieler bei Ingolstadt. Also, aber der kann schon gut kicken und hat da letztes Jahr, glaube ich, auch 11 oder 12 Buden gemacht. Also waren natürlich auch 8 Elfmeter dabei. Wollte gerade sagen, aber so ein Ding, aber Fußball spielen kann der schon. Also das war jetzt kein... keine Überraschung für mich. Okay. Aber letztendlich war es natürlich glücklich in Darmstadt, da hast du schon recht. Also, Habt ihr damit die Wende geschafft? Das war eigentlich die Frage, die ich stellen wollte. Oder ist das auch wieder so ein Strohfeuer wie bei uns mit dem Sieg in Freiburg gewesen? Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Lenny, ich kann dir nur einen Unterschied sagen. Wenn Kautschinski noch Trainer wäre, hätten wir das Spiel verloren. Wenn du weißt, was ich meine, wir beide schauen ja schon ein bisschen länger beim Fußball zu. Zumindest ist das Glück wieder da, weißt du? Und Das ist ja schon mal viel, ja? Was den Schanzern in den letzten Wochen gefehlt hat. Und das ist viel. Und die haben auch zu Null gespielt. Und der neue Trainer spielt auch mit einem Doppel-6. Also ihm ist erstmal auch hinten wichtig, dass nichts anbrennt. Und das ist erstmal sehr sympathisch, dass er jetzt erstmal schaut, dass die Null steht. So. Aber es war natürlich für uns alle eine Überraschung, dass ein Trainer aus der dritten Liga, der seit 2015 kein Engagement mehr hatte und beim VfL Osnabrück entlassen worden ist, dass der jetzt plötzlich Trainer ist. Ja, also Ja, da wollte ich sowieso nochmal zu fragen. Ich meine, ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht. Also jetzt, ich kannte ihn auch nicht. Trotz also. Dieses bedeutungsschwangeren Namens hätte ich jetzt was gesagt. Weil Pogis, da sind ja alle Witze mit Nacht und so schon gemacht haben worden. Ja, möchte ich jetzt nicht mehr machen. Aber wie ist er denn so drauf? Wie hat er sich denn vorgestellt bei euch? Oder ist das noch gar nicht so angekommen in der Ingolstädter Fanszene sozusagen? Ja, so richtig angekommen. Er hat halt eine PK gemacht und da ist er ganz normal als Fußballlehrer rübergekommen. Und der scheint sich auch mit Michael Henke ganz gut zu verstehen. Das ist eigentlich für mich so oder für uns so der entscheidende Faktor, dass Henke back ist. Das ist für uns wichtig. Weil der Erfolg von Hasenhüttl hatte nicht nur was mit ihm selber zu tun, sondern auch maßgeblich mit dem, der dahinter stand, und das war eben Michael Henke, und der ist jetzt auch wieder im Trainerteam, und das stimmt uns eigentlich ganz zuversichtlich, dass, wenn es klappt, dann nur jetzt momentan so, und deswegen sind wir da jetzt momentan ganz zuversichtlich. Jetzt war es ja aber nicht so, sag mal ruhig. Ja, aber für uns war das alle eine Überraschung, ja, weil erst hatte ja Gärtner noch gesagt hier in Ingolstadt, ja, wir suchen einen, der Bundesliga erfahren ist und der die Liga kennt und der Abstiegskampf kennt. Und ein paar Tage später hast du da einen Drittligatrainer auf der Trainerbank sitzen in der ersten Bundesliga. Hat irgendwie nicht so zusammengepasst. Vielleicht haben sich das die großen Namen auch alle nicht zugetraut oder, weißt du, mit zwei Punkten nach... Oder man hat schon für die Zukunft geplant bei euch, kann ja auch sein. Oh, nee, der hat ja nur einen Vertrag für die erste Liga. Also, entweder er schafft's und dann wird er eine fette Prämie kriegen wahrscheinlich, oder das war's halt und er durfte sich mal ausprobieren. Wir können die Beweggründe des FC Ingolstadt da auch noch nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht ergibt sich das mal in einem Gespräch irgendwann bei einem Bier, aber momentan tappen wir da auch noch im Dunkeln. Wo hakt's denn bei euch? Ich meine, weil der Saisonstart war ja ähnlich bescheiden wie unserer, nur wahrscheinlich bei euch ein bisschen erwartbarer als bei uns. Aber jetzt, wenn du mal auf den Platz guckst, wenn du die Mannschaft anguckst, der Trainer ist weg, Ralf Hasenhüttl hat es schon angesprochen, der Neue hat es ja nicht geschafft, ist dann sozusagen auch grandios gescheitert. Aber gibt's da noch andere Gründe, die man da anführen kann? Man muss erstmal festhalten, dass der FC Ingolstadt eigentlich mit einer Zweitligamannschaft Bundesliga spielen will. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Ralf Hasenhüttl und Henke haben das letztes Jahr quasi einmal probiert. Das war das erste Heimspiel gegen Borussia Dortmund oder eins der ersten Heimspiele. Da haben sie dann zu Hause 0-4 verloren. Und dann haben sie gesagt, okay, mitspielen geht nicht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und dann haben sie halt einen Spielstil und eine Taktik entwickelt, wo sie halt mit einer Zweitligamannschaft auch bestehen können in der Liga. So, das haben sie grandios gemacht. Über Kampf und Euphorie erstes Bundesliga die Liga gehalten. So. Und ich sag mal, Hasenhüttl hat natürlich das dann auch schon mitbekommen, dass das zweite Jahr wahrscheinlich viel schwerer werden wird und hat sich dann abwerben lassen. Und es war klar, ja, dass die zweite Saison schwieriger wird. Punkt 1. Punkt 2, also Klaus Augenthaler hat dazu, weil wir ihn dazu auch gefragt haben, hat er gesagt, das ist natürlich schwierig, mit so einer Mannschaft dann über mehrere Jahre die Liga zu halten. Er sagt, das ist schwierig, das geht fast nicht. Und dazu kommt auch, dass der ein oder andere jetzt nur 90% oder 95% abruft von seinem Können. Dazu kommt dann eine Verunsicherung durch die Niederlagen und das können die einfach nicht kompensieren. Und ja, dann kommt eins zum anderen und dann fehlt das Selbstvertrauen und dann kannst du mit einer Zweitligamannschaft in der Bundesliga nur schwerlich bestehen. Und ja, und Kautschinski, du hast ihn jetzt nochmal angesprochen, der ist auch grandios gescheitert. Ja, und Kautschinski wollte halt den Spielstil von Hasenhüttl auch verändern. Er wollte dann eben dieses Mitspielen wieder forcieren, oder ja. Und ja, das ging halt gegen Hoffenheim gnadenlos in die Hose zu Hause. Das ging in Gladbach in die Hose. Ja, und dann auch der ein oder andere Aufstellungsfehler unsererseits. Aber gut, ich meine, wir sind jetzt keine Fußballlehrer, ne? Aber mit einem Roger auf der alleinigen Sechs zu spielen und dann Spiel zerstören und gleichzeitig aufbauen wollen. Also den werdet ihr jetzt nicht kennen, aber wir sehen ihn halt in jedem Heimspiel. Und dann sagst du halt schon, wie, der will jetzt mit dem Roger auf der Sechs spielen, alleine. Da okay, hörst du schon die Nachtigall, die da trapst. Ja, nee, und dann sagst du, okay, wollen wir uns noch ein Bier holen? Wir verlieren heute. Und dann ist es halt auch so, ne? Also, und dann sagst du halt auch, eigentlich sollte Kautschinski das dann schon auch gesehen haben in den 2 Monaten, in denen er schon da war, dass das nicht geht, ne? Ja, aber letzten Endes, die Mannschaft hat dann verloren, ein paar Prozent weniger gegeben, dann kam die Verunsicherung und Zweitligamannschaft dann in der Bundesliga geht nicht. Jetzt kann man aber durchaus sagen, ihr könnt Abstiegskampf. Kann es der VfL Wolfsburg ja auch? Und was erwartest du für ein Spiel dann am Samstag aus deiner Schlussfolgerung dann? Also der FC Ingolstadt hat ja in den letzten Jahren, wenn du das mal Paroli laufen lässt, oft gegen einen Abstieg gespielt, egal in welcher Liga. Hasenhüttl hatte ja damals den FC Ingolstadt auch auf Platz, auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und hat ihn dann in 1,5 Jahren zur Meisterschaft in der zweiten Liga geführt. Also der FC Ingolstadt kann Abstiegskampf. Der VfL Wolfsburg, das kann ich schwer beurteilen, ob die das auch können. Aber eins ist auch ganz klar. Ich denke mir nur, wenn ich den VfL Wolfsburg sehe, wenn die wollen, dann können die. Also siehe Freiburg. Wir haben so einen Kicktipp in der Arbeit und da habe ich halt mir das angeschaut und Freiburg hatte ja bis dahin noch kein Spiel verloren zu Hause. Und dann kommt der VfL Wolfsburg und habe ich halt auch gedacht, naja gut, die sind momentan nicht so gut drauf, habe dann für den SC Freiburg getippt und bin mit diesem Tipp sauber baden gegangen. Ja, ja, zu Recht. Ja, aber insofern traue ich euch alles zu. Also für mich seid ihr so eine Wundertüte, ja. Also ihr habt ja mit eurer Startelf, die das letzte Mal auf dem Platz gestanden ist, mit Benaglio und Gerhard Rodriguez und Luis Gustavo und Arnold, der ja auch schon mal von Gladbach heftig umworben worden ist, und Gomez und Caligiuri und Blaschikowski. Ich meine, da habt ihr Leute auf dem Platz stehen gehabt. Ja, da kann der FC Ingolstadt nicht mitschmecken. Ja, also ja, man kann bei uns aber auch sagen, Geld schießt keine Tore im Moment. Im wahrsten Sinne. Ja, aber nochmal. Also ich glaube, wenn die Lust haben und wenn Valerian das hinbekommt, die anzustacheln, dass sie Lust haben in Ingolstadt, dann hat Ingolstadt eigentlich wenig Chancen, dagegen zu halten. Die müssen halt über die Mannschaftsgeschlossenheit kommen. Weißt du selber, Kampf. Und dann ins Spiel finden und dann vielleicht die Null lang halten und dann vielleicht über einen Eckball, über einen Kopfball dann 1-0 und dann ist gut. Würde mich natürlich freuen, aber die qualitativen Unterschiede sind natürlich zwischen den beiden Mannschaften schon riesengroß. Also was erwarte ich für ein Spiel? Ich hoffe, dass die Ingolstädter erstmal den Laden hinten dicht machen gegen eure Sturmreihe. Dann hoffe ich, dass der VfL Wolfsburg, dass der Valerian das nicht schafft, die Jungs anzustacheln und dass der FC Ingolstadt weiterhin Punkte holt. Weil, auch das ist für mich klar, der FC Ingolstadt braucht die Punkte dringender als der VfL Wolfsburg. Doch, das würde ich so nicht sagen. Aber weil ich immer meine, ihr könnt sofort den Schalter umlegen, wenn ihr Bock habt. Ja, ihr müsst nur gekitzelt werden. Dein Wort in... Ja, wessen Gehörgang auch immer, ich bin bereit, da auch höhere Mächte anzurufen. Sag nochmal einen Tipp zum Schluss. Na, so schwer ist auch nicht. Ich sag jetzt mal 1-1. Also damit das doch. Echt? Ja, also ich würde mir natürlich Punkte für die Schanzer wünschen, weil sonst gehen die Lichter echt aus, weil jetzt sind 11 Spieltage gespielt, das sind 5 Punkte, wenn du das hochrechnest, sind es nach 33 Spieltagen, sind es 15 Punkte, dann steigst du gnadenlos ab. Ne? Also, und wie gesagt, euch traue ich das eher zu, dass ihr da mal noch die Kurve kriegt. Ja, wenigstens einer, der noch Vertrauen hat, das war Lars Wilhelm vom Schanzer Fußballtalk, 19er Alu, der mir erzählt, warum Wolfsburg und Ingolstadt am Wochenende schiedlich-friedlich 1-1 spielen werden. Ich danke für das Gespräch. Alles klar, Lenny. Danke auch. Ciao. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan rammt das Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers. Beide steigen aus und der Gerammte regt sich sofort auf und sagt zum Eintracht Braunschweig: Du blöder Penner, hast du überhaupt schon mal eine Führerscheinprüfung gemacht? Darauf der Eintracht Braunschweig-Fan: Bestimmt öfter als du. Letzte Woche hatte ich ja David Bebnowski zu Gast, meinen Kollegen vom Filmteam der VfL-Fan-Doku. Hashtag 20. Genau, und da haben wir auch über den neuen Trailer gesprochen, der am Samstag auch im Stadion gezeigt wurde. Gab einiges an Applaus, was ich gehört und gesehen habe. Und den Trailer haben sich innerhalb weniger Tage schon 10.000 Leute angeguckt. Das ist Wahnsinn, das ist toll. Das zeigt, wie viele Leute Bock auf diesen Film haben. Das macht uns besonders stolz. Und wir versprechen weiter, unser Bestes zu geben. Wer weiter Interesse hat, kann uns folgen. Homepage 20derfilm.de und natürlich auch mehr auf Facebook. Richtig, und zwar natürlich auf der Hashtag 20 Filmseite. Da gibt es weitere Informationen. Dranbleiben lohnt sich. Jetzt startet in den kommenden Tagen auch das Crowdfunding von Fans für Fans, um den Film entsprechend zu unterstützen. Da gibt es einiges, was gebacken ist. Da kann man sich drauf freuen, immer wieder drauf gucken in der gesamten Adventszeit und auch sozusagen, auch wenn es dann zur Rückrunde zugeht, solange wird das laufen. Weitere Infos folgen in Kürze auch hier im Wölferadio. Noch ein paar kleine Hinweise für alle VfL-Fans, die die Wölfe nach Ingolstadt begleiten möchten. Die ICE-Gruppenreise kann nicht mehr gebucht werden. Weitere Infos dazu gibt es auch auf der VfL Wolfsburg Homepage. Mitfahrgelegenheiten gibt es noch beim Fanclub Schlemmerbrüder. Die feiern ihre Jubiläumsfahrt anlässlich des Erreichens der 400.000-Kilometer-Marke seit 92. Und auch da kann man sich informieren unter fantours-vu.de. Die Gästekasse öffnet in Ingolstadt 2 Stunden vorm Spiel. Ja, und das war's wieder mit dem Wölferradio für diese Woche. Daumen drücken für 3 Punkte, sonst wird's richtig duster am kommenden Sonntag nach dem Spiel sozusagen. Und ja, wir wollen das Beste hoffen, Flinte nicht ins Korn werfen, immer weiter, versuchen. Ich danke Wolfgang und ich danke Sebastian für die inhaltliche Unterstützung und sage wie immer, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.